Wir haben's geschnallt. Oh ja, ich bin kindisch. Und ich bin auch ein Obertrottel und ein Warmduscher und eine voll debile Doppeldumpfbacke. Was wird denn das hier? Aber vor allem bin ich ein... Hey, ganz ruhig. Ein... Entspann dich, ein... Junge. Morsche, Miesmuschel. Ich bin ein taubes Nüsschen. Du bist ein taubes Nüsschen. Wir alle sind taube Nüsschen. Taube, taube, taube Nüsschen. Nein, das bist du nicht. Und wenn du dir jetzt denkst, du willst auch so wie ich sein, dann lass es raus, das Kind in dir wird dich befreien. Hammerle, bebele, siebele, bubele, hammerle, bebele, siebele, bat. Ich bin ein taubes Nüsschen. Oh, was ist denn passiert? Eins muss man ihm lassen, tanzen kann er, ja. Aber ich bin der Chef hier. Ergreift ihn! Heil dir, Sanka! Heil dir, Sanka! Zauberer hat uns gerettet! Geht mir aus dem Weg, ihr Idioten! Au! Au!